Schrei mich noch einmal richtig an. Tu mir noch einmal richtig weh. Ich laufe gegen Wände. Wann werde ich es je verstehen? Hast mich belogen, ich sehe es dir an. Du triffst dich schon wieder mit einem anderen Mann. Und ich frag mich, warum tust du mir das an? Du hast unterwegs bis zum Morgengrauen. Und wenn dein Handy klingelt, gehst du schnell aus dem Raum. Und ich frag dich, hey, wer war da dran? Du bist Samstagabend und du lässt mich allein. Du ziehst durch die Clubs, du bist wild, du bist frei. Und ich frag mich, warum bin ich nicht dabei? Deswegen gehst du tanzen, der hält deine Hand. Dieses Gefühl bringt mich um den Verstand. Und ich frag dich, warum tust du mir das an?